NDR Kultur. Hörspiel. In einer Woche, am 25. Juni, jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag eines Schriftstellers, der zu den bedeutendsten des vergangenen Jahrhunderts zählt. Vor allem rechnete er auf eine radikale und eindringliche Weise mit den Utopien und politischen Heilsbewegungen des 20. Jahrhunderts ab. Die Rede ist von George Orwell, der eigentlich Eric Blair hieß. Neben seiner 1945 erschienenen Fabel Animal Farm schuf er mit seinem Roman 1984, der Vision einer vom großen Bruder überwachten totalitären Gesellschaft, einen Jahrhundertroman, der zum Sinnbild einer ganzen Epoche wurde. Heute Abend und am kommenden Mittwoch möchten wir Ihnen den berühmten Roman noch einmal in einer zweiteiligen Hörspielfassung von Christoph Gahl vorstellen. Vorweg noch einige Worte zu Orwell selbst. 1903 in Bengalen geboren, trat er nach seiner Ausbildung in Eton in den Dienst der englischen Kolonialverwaltung in Indien. Er wurde jedoch bald ein erbitterter Gegner der imperialen Politik Englands und aller auf Gewalt basierenden Herrschaftsformen. Er vertauschte das gesicherte Dasein eines Kolonialbeamten mit einem unsteten Leben in Paris und London. Die Eindrücke dieser Jahre, seine Gedanken als zeitweiliger Anhänger der Kommunistischen Internationale, wie auch seine Erlebnisse als Teilnehmer am Kampf der spanischen Republikaner gegen den Faschisten Franco, veröffentlichte er in mehreren Essays, Romanen und Berichten. Unmittelbar nach Kriegsende erschien seine satirische Fabel Animal Farm, zu Deutsch Farm der Tiere. Der Erfolg dieses Buches wurde von seinem Roman 1984 allerdings noch übertroffen. Orwell war zu dieser Zeit bereits todkrank. Er erlebte noch die englische Erstausgabe im Jahre 1949. Ein paar Monate später starb er. In dem ersten Teil unseres Hörspiels 1984 mit dem Untertitel Gedankenverbrechen geht es um die verzweifelten Versuche zweier Menschen, sich dem Zugriff eines allmächtigen Staates zu entziehen. In dieser hochkarätig besetzten Produktion aus dem Jahre 1977 wirken unter anderem mit Angela Winkler, Ernst Jacobi, Dieter Borsche, Helmut Keutner und viele andere. Die Regie hatte Manfred Marchfelder. Das Gedankenverbrechen ist der Tod. Das Wahrheitsministerium ist eine gigantische Organisation. Riesige Bürosäle, Schwärme von Angestellten, eine unglaubliche Vielfalt der Arbeiten. Die Abteilung Registratur ist nur eine von vielen Abteilungen im Ministerium für Wahrheit. Wie wiederum das Wahrheitsministerium ein Ministerium unter vielen anderen Ministerien ist. Die Aufgaben des Wahrheitsministeriums sind unvorstellbar zahlreich. Zeitungen, Filme, Musik, Lehrbücher, Romane, Wörterbücher für die Parteimitglieder und für die Proleten Revolverblätter, Groschenromane, Schlager. Das Aufstellen von Denkmälern, der tägliche Kernspruch, die Televisorprogramme, Plakate, Flugblätter, Parolen, das Organisieren von Aufmärschen. Die Lehren des großen Bruders verbreiten, Liebe zum großen Bruder bekennen. Den Hass auf den Feind schüren, die Unfehlbarkeit der Partei verkünden. Keiner zweifelt die Unfehlbarkeit der Partei an. Gefällt es Ihnen? Ich wollte im Unterholz nicht sprechen, falls dort Mikrofone versteckt sind. Hier sind wir sicher. Kein Televisor, keine Mikrofone. Es war leichtsinnig, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja. Es war ein Gedankenverbrechen. Überrascht Sie das? Ich hielt Sie für ein überzeugtes Parteimitglied. Wirklich? Nicht nur das. Sie hielten mich für einen Spitzel der Gedankenpolizei. Ja.